Erste einige Männer kamen von Judy. Sie sagten zu den Freunden, wenn ihr nicht beschnitten werdet, könnt ihr nicht gerettet werden. Zweiter Paulus und Barnabas waren sehr anderer Meinung. Deshalb gingen Paulus, Barnabas und einige andere nach Jerusalem. Sie wollten die Apostel und älteren Männer fragen. Dritter, die Gemeinde half ihnen bei der Reise. Sie gingen durch Phönizien und Samaria. Sie erzählten, dass viele Menschen jetzt an Jesus glauben. Das machte alle Freunde sehr froh. Vierter, in Jerusalem trafen sie die Gemeinde, die Apostel und die älteren Männer. Sie erzählten, was Gott alles mit ihnen gemacht hat. Fünfter, einige Pharisäer waren jetzt auch gläubig. Sie sagten, die neuen Christen müssen beschnitten werden. Sie müssen auch die Gesetze von Mose befolgen. Sechster, die Apostel und die älteren Männer trafen sich, um darüber zu sprechen. Siebter, es gab einen großen Streit. Dann stand Petrus auf und sagte, Brüder, ihr wisst, dass Gott mich schon vor langer Zeit ausgewählt hat. Ich sollte den Nichtjuden die gute Nachricht bringen, damit sie glauben können. Achter, Gott kennt alle Herzen. Er hat gezeigt, dass er die Nichtjuden annimmt. Er gab ihnen den Heiligen Geist, genau wie uns. Neunter, Gott hat uns und sie nicht anders behandelt. Er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Zehnter, warum wollt ihr Gott jetzt prüfen? Ihr wollt den neuen Christen etwas aufbürden, was schon unsere Vorfahren nicht tragen konnten. Elfter, wir glauben, dass wir durch Jesus gerettet werden. Die Nichtjuden werden genauso gerettet. Zwölfter, alle waren still und hörten zu. Barnabas und Paulus erzählten von den Zeichen und Wundern, die Gott durch sie bei den Nichtjuden getan hat. 13. Als sie fertig waren, sprach Jakobus, Brüder, hört mir zu. 14. Simon hat erzählt, dass Gott sich zuerst um die Nichtjuden gekümmert hat. Er wollte ein Volk für sich aus ihnen auswählen. 15. Die Worte der Propheten stimmen damit überein. Es steht geschrieben, 16. Danach werde ich zurückkommen. Ich werde das Haus von David wieder aufbauen, das kaputt ist. Ich werde die Ruinen wieder aufbauen und es neu machen. 17. Dann werden alle Menschen den Herrn suchen. Alle Völker, über die mein Name gesagt wird, werden ihn suchen. Das sagt der Herr, der das tut. 18. Gott weiß von Anfang an, was er tun wird. 19. Deshalb denke ich, dass wir die neuen Christen nicht belästigen sollen. 20. Wir sollen ihnen nur sagen, dass sie kein Fleisch essen sollen, das Göttern geopfert wurde. Sie sollen keine sexuelle Sünde tun. Sie sollen kein Fleisch von Tieren essen, die erstickt wurden, und kein Blut essen. 21. Denn Mose wird schon seit langer Zeit in den Städten gelesen. Jeden Sabbat wird er in den Synagogen vorgelesen. 22. Die Apostel, die älteren Männer und die ganze Gemeinde beschlossen, einige Männer auszuwählen. Sie schickten sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia. Sie wählten Judas Barsabbas und Silas aus. Sie waren wichtige Männer unter den Brüdern. 23. Sie schrieben einen Brief. Darin stand, die Apostel, die älteren Männer und die Brüder grüßen die Brüder in Antiochia, Syrien und Kilikien, die nicht jüdisch sind. 24. Wir haben gehört, dass einige Männer von uns euch mit ihren Worten beunruhigt haben. Sie haben euch Angst gemacht, aber wir haben sie nicht geschickt. 25. Deshalb haben wir beschlossen, einige Männer auszuwählen und sie zu euch zu schicken. Wir schicken sie mit unseren Freunden Barnabas und Paulus. 26. Diese Männer haben ihr Leben für Jesus Christus gegeben. 27. Wir schicken Judas und Silas. Sie werden euch alles noch einmal mündlich erklären. 28. Der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weiteren Regeln zu geben. Nur diese Dinge sind wichtig. 29. Ist kein Fleisch, das Göttern geopfert wurde. Esst kein Blut und kein Fleisch von Tieren, die erstickt wurden. Tut keine sexuelle Sünde. Wenn ihr das vermeidet, macht ihr es gut. Lebt wohl. 30. Die Männer wurden verabschiedet und gingen nach Antiochia. Sie riefen die Gemeinde zusammen und gaben ihnen den Brief. 31. Als sie den Brief lasen, freuten sie sich über die Ermutigung. 32. Judas und Silas waren auch Propheten. Sie ermutigten und stärkten die Brüder mit ihren Worten. 33. Nach einiger Zeit wurden sie von den Brüdern verabschiedet. Sie gingen zurück zu denen, die sie geschickt hatten. 34. Silas beschloss, dort zu bleiben. 35. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia. Sie lehrten und erzählten die gute Nachricht von Jesus. 36. Nach einigen Tagen sagte Paulus zu Barnabas, lass uns zurückgehen und die Brüder in allen Städten besuchen, wo wir die gute Nachricht erzählt haben. Wir wollen sehen, wie es ihnen geht. 37. Barnabas wollte Johannes Markus mitnehmen. 38. Paulus war nicht einverstanden. Johannes Markus hatte sie in Pamphylien verlassen und nicht mit ihnen zusammengearbeitet. 39. Es gab einen großen Streit. Deshalb trennten sie sich. Barnabas nahm Markus mit und fuhr nach Zypern. 40. Paulus wählte Silas aus und reiste ab. Die Brüder baten Gott, Paulus zu beschützen. 41. Paulus reiste durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden.